Abschnitt 2 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.com. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Teil 2. Holmes erhob seine gefalteten Hände. Unerhörte Borniertheit, rief er aus. Immerhin wurde mir ein Schutzmann zugewiesen, der mit mir im Hause bleiben darf. Kam er heute Abend mit Ihnen her? Nein, sein Befehl lautet, im Hause zu bleiben. Wieder rang Holmes die Hände. »Warum kamen Sie zu mir?« fragte er. »Und vor allem, warum kamen Sie nicht gleich?« »Ich wusste ja nichts von Ihnen. Erst heute sprach ich mit Major Prendergast, und der mir riet, Sie aufzusuchen.« »Es sind schon 2 Tage verflossen seit Empfang des Briefes. Wir hätten früher handeln sollen. Weitere Beweise haben Sie wohl nicht als die hier vorliegenden. Irgendetwas, das uns auf die Spur helfen könnte?« »Doch, hier ist etwas«, sagte John Openshaw. Er durchsuchte seine Rocktasche, zog ein Stück bläulich gefärbtes Papier hervor und legte es auf den Tisch. »Ich erinnere mich dunkel, dass damals, als mein Oheim die Papiere verbrannte, die schmalen, unverkohlten Ränder in der Asche von solch eigentümlicher Farbe waren. Dieses einzelne Blatt fand ich am Boden in seinem Zimmer und fast vermute ich, es könnte aus den Papieren herausgefallen und so der Zerstörung entgangen sein. Es sieht aus, als wäre es ein Blatt aus einem Tagebuch. Sie finden die Kerne darin erwähnt, sonst hat es wohl wenig Wert für uns. Die Schrift ist unbedingt die meines Oheims.« Holmes zog die Lampe näher und beide neigten wir uns auf das Blatt, dessen zerrissener Rand deutlich zeigte, dass es zu einem Heft gehört hatte. »März 1869« stand oben an und darunter folgende rätselhafte Notizen. »Viertens, Hudson gekommen. Dieselbe alte Plattform. Siebtens, die Kerne an Macaulay, Paramore und John Swain von St. Augustine aufgegeben. Neuntens, Macaulay erledigt. Zehntens, John Swain erledigt. Zwölftens, Paramore besucht. Alles gut.« »Danke«, sagte Holmes, faltete das Blatt und gab es dem jungen Mann zurück. »Und nun dürfen Sie um keinen Preis mehr einen Augenblick verlieren. Wir haben nicht einmal die Zeit, das Besprochene näher zu erörtern. Sie müssen sofort nach Hause und handeln.« »Was soll ich tun?« »Nur eines ist möglich und das muss sofort geschehen. Dieses Stück Papier, das Sie uns zeigten, muss in den Metallkasten kommen. Sie legen einen Zettel bei, der besagt, dass alle anderen Papiere von Ihrem Oheim verbrannt wurden und nur dieses zurückgeblieben ist. Sie müssen die Notiz so abfassen, dass sich an der Wahrheit Ihrer Aussage nichts zweifeln lässt. Dann stellen Sie das Kästchen auf die Sonnenuhr, wie verlangt wird. Haben Sie verstanden?« »Vollkommen. Denken Sie jetzt weder an Rache noch an sonst dergleichen. Das werden wir wohl später auf gesetzlichem Wege erlangen können. Für jetzt haben wir unser Netz noch zu spinnen, während der Feind bereits seine Beute umgarnt hat. Vor allem gilt es, der großen Gefahr zu entgehen, die Sie bedroht. Dann muss der Schleier gelüftet werden und die Schuldigen finden ihre Strafe.« »Wie kehren Sie zurück?« »Mit dem Zuge von Waterloo-Bahnhof. Es ist noch nicht 9 Uhr. Die Straßen sind jetzt belebt und so hoffe ich, Sie sind sicher. Doch können Sie nicht vorsichtig genug sein?« »Ich bin bewaffnet.« »Das ist recht. Morgen nehme ich Ihren Fall in Angriff.« »So darf ich Sie in Horsham erwarten?« »Nein, Ihr Geheimnis liegt in London verborgen. Hier muss ich danach forschen.« »So werde ich Sie in den allernächsten Tagen aufsuchen und Ihnen über Kasten und Papiere berichten. Ihr Rat soll genau befolgt werden.« Er reichte uns die Hand und verabschiedete sich draußen. heulte der Wind noch immer und der Regen schlug an die Fenster. Es war, als hätten die entfesselten Elemente diese merkwürdige Begebenheit zu uns hereingeweht, wie einen von den Wogen angeschwemmten Büschel Seetang, den nun das tobende Meer wieder verschlang. Schweigend saß Sherlock Holmes und starrte sinnend in die rote Feuerglut. Dann steckte er seine Pfeife an, lehnte sich bequem zurück und blickte den einzelnen Rauchringen nach, die zur Decke emporstiegen. »Mich dünkt, Watson«, bemerkte er endlich, »ein so fantastischer Fall ist uns noch nicht vorgekommen. Höchstens der des Zeichen der Vier.« »Nun, den nehme ich aus, und doch glaube ich, dass John Openshaw in noch größere Gefahr schwebt als damals die Sholtos. Hast du irgendwelche bestimmte Vermutung über die Art dieser Gefahr?« »Darüber ist kein Zweifel möglich.« »So sprich, wer ist dieser K.K.K. und warum verfolgt er die unglückliche Familie?« Sherlock Holmes schloss die Augen, stützte die Ellenbogen auf die Lehnen seines Stuhles und legte die Fingerspitzen aneinander. »Der vollendete Denker«, sagte er, »müsste eigentlich imstande sein, an der Hand einer einzigen Tatsache, welche ihm in allen ihren Beziehungen klar geworden ist, sowohl die Begebenheiten, die daraus folgten, als auch diejenigen, welche vorausgingen, zu ermitteln. Genauso wie Cuvier den Bau eines ganzen Tieres bei der Betrachtung eines einzigen Knochen festzustellen vermochte. Wir sind uns noch viel zu wenig bewusst, was wir alles durch bloße Geistesarbeit erreichen können. Mit Hilfe des Studiums vermag man Probleme zu lösen, an welchen diejenigen verzweifeln, die die Lösung nur vermittels ihrer fünf Sinne zu finden trachten. Der Höhepunkt der Kunst lässt sich jedoch nur erreichen, wenn der Forscher es versteht, alle Fakta zu benutzen, die zu seiner Kenntnis gelangen. Das hat aber ein so universelles Wissen zur Voraussetzung, wie es selbst in unserer Zeit freier und allgemeiner Bildung nur wenigen zugänglich ist. Dagegen scheint es mir nicht so ganz unmöglich, dass ein Mensch alles Wissen besitzt, das ihm in seinem Fach nützlich werden kann, und dies zu erwerben habe ich mich redlich bemüht. Entsinne ich mich recht, so hast du einmal in den Tagen unserer frühesten Freundschaft die Grenzen meiner Fähigkeiten sehr genau verzeichnet. Jawohl, erwiderte ich lachend, es war eine gelungene Liste. Philosophie, Astronomie und Politik waren darin, wenn ich mich recht erinnere, mit einer Null versehen. In Botanik warst du ungleich, in Geologie dagegen sehr gründlich, namentlich mit Bezug auf Dreckspuren aus jeder beliebigen Gegend im Umkreis von London, mit Chemie stand's brillant. Kenntnisse in Anatomie, unsystematisch, in Kriminalliteratur ein hervorragender Kenner und im Übrigen guter Boxer, Fechter, Jurist. So lauteten wohl die Hauptpunkte meiner Analyse. Holmes lachte. »Und ich sage heute wie damals, der Mensch soll seine kleinen Gehirnkammern mit dem füllen, was er voraussichtlich brauchen wird. Das Übrige kann er in den dunkelsten Winkel seiner Bibliothek stecken, wo er es im Notfall findet. In einem Fall wie der uns heute Abend vorgelegte, gilt es eine Musterung von allem, was uns nur irgend zu Gebote steht. Bitte reiche mir den Buchstaben K der amerikanischen Enzyklopädie, die aus dem Regal hinter dir steht. Danke. Nun lass uns die Sache näher betrachten und sehen, was man daraus folgen kann. Vor allem ist mit ziemlicher Gewissheit anzunehmen, dass Oberst Openshaw einen sehr triftigen Grund hatte, Amerika zu verlassen. Männer seines Alters ändern nicht leicht ihre Gewohnheiten und vertauschen nicht gern das liebliche Klima Floridas gegen das einsame Leben einer englischen Provinzialstadt. Seine übergroße Zurückgezogenheit in England lässt uns vermuten, dass er sich vor jemand oder vor etwas fürchtete und dass ihn diese Furcht aus Amerika vertrieben hat. Was dies befürchtete war, können wir uns aus den schrecklichen Briefen folgern, die er und seine Familie erhielten. Hast du die Postzeichen auf den Briefen bemerkt? Der erste kam aus Pondicherry, der zweite aus Dundee und der dritte aus London. Aus Ost-London? Was folgerst du daraus? Es sind drei Seehäfen, also war der Schreiber an Bord. Vortrefflich, dann halten wir schon einen Faden. Es ist unbedingt anzunehmen, ja fast zweifellos, dass der Schreiber an Bord eines Schiffes ist. Und nun ein zweiter Punkt. Nach dem Brief aus Pondicherry verstrichen 7 Wochen zwischen Warnung und Ausführung. Nach dem aus Dundee nur 3 bis 4 Tage. Gibt uns das keinen Anhalt? Im ersteren Fall war eine größere Entfernung zurückzulegen. Aber dies gilt auch von dem Brief. Dann werde ich nicht klug daraus. Es liegt wenigstens die Vermutung nahe, dass der Mann oder die Männer an Bord eines Seglers sind. Fast scheint es, sie schickten ihre eigentümliche Warnung oder ihr Zeichen voraus, sobald sie sich auf den Weg machten, um ihre Absicht auszuführen. Du siehst, wie rasch die Tat auf den Brief aus Dundee folgte. Wären die Leute auf einem Dampfer von Pondicherry gekommen, so würden sie fast zugleich mit ihrem Brief angelangt sein. Es steht aber fest, dass 7 Wochen dazwischen verstrichen. Mir scheint, diese 7 Wochen bilden den Unterschied in der Zeit zwischen der Fahrt des Postdampfers, der den Brief beförderte, und dem Segler, der den oder die Schreiber brachte. Das ist möglich. Mehr als das. Es ist wahrscheinlich. Und nun begreifst du die Dringlichkeit dieses neuen Falles und weshalb ich den jungen Openshaw zur Vorsicht ermahnte. Der Schlag fiel stets, wenn die Zeit um war, deren der Absender bedurfte, um selbst die Entfernung zurückzulegen. Der letzte Brief kommt aus London und so ist nicht auf Aufschub zu rechnen. »Großer Gott«, rief ich aus, »was mag diese erbarmungslose Verfolgung bedeuten?« »Sichtlich sind die Papiere, welche Openshaw besaß, der Person oder den Personen auf dem Segler von größter Wichtigkeit. Offenbar sind es ihrer mehrere. Ein Mann allein hätte schwerlich 2 derartige Mordtaten auszuführen vermocht.« Es müssen entschlossene, verwegene Leute sein. Sie wollen ihre Papiere, mag sie haben, wer da will. Wie mir scheint, sind diese 3 K nicht sowohl die Anfangsbuchstaben eines Einzelnen als das Kennzeichen einer Verbindung. Aber welche Verbindung? Hast du nie, fragte Sherlock Holmes, sich vorbeugend und leiser sprechend, vom Ku Klux Klan reden hören? Niemals. Holmes blätterte in dem Buch auf seinem Knie. »Ah, da ist's«, sagte er. »Ku Klux Klan«, das Wort kommt von der sonderbaren Ähnlichkeit seines Klanges mit dem Spannen einer Feuerwaffe. Dieser schreckliche Geheimbund wurde von einigen ex-konföderierten Soldaten in den Südstaaten nach dem Bürgerkrieg geschlossen und schnell verzweigte er sich in verschiedenen Gegenden, besonders in Tennessee, in Louisiana, Carolina, Georgia und Florida. Seine Macht diente politischen Zwecken hauptsächlich dazu, die Negerwähler, welche für die Stimmberechtigung der Neger eintragen, zu terrorisieren und diejenigen zu morden oder aus dem Lande zu treiben, die sich den Prinzipien der geheimen Gesellschaft widersetzten. Ihren Gewalttaten ging meist eine Warnung an das ausersehene Opfer voraus, ein fantastisches, leicht zu erkennendes Zeichen. Ein Bündel Eichenlaub in manchen Gegenden, in anderen Melonen- oder Apfelsinenkerne. Nach Empfang solcher Warnung musste der Betreffende entweder seine Gesinnung ändern oder die Gegend schleunigst verlassen. Bot er Trotz, so war er unrettbar verloren und der Tod ereilte ihn meist auf sonderbare, unerwartete Weise. Die Organisation der Verbindung war so vollendet, ihre Methode so systematisch, dass sich kaum von einem Fall berichten lässt, wo es einem Menschen gelungen wäre, sich ihr ungestraft zu widersetzen oder die Urheber zu ermitteln. Viele Jahre hindurch nahm der Bund einen immer größeren Aufschwung, trotz aller Anstrengungen der Regierung wie der angesehensten Bürger im Süden. Im Jahr 1869 geriet er aber ganz plötzlich in Verfall und nur vereinzelt kamen von jener Zeit an noch durch ihn verübte Gewalttätigkeiten vor. Beachte wohl, sagte Holmes, das Buch beiseite legen, dass das plötzliche Aufhören dieses Geheimbundes mit der Zeit zusammenfällt, wo oben schon mit jenen Papieren Amerika verließ. Wer weiß, ob nicht Ursache und Wirkung hier nahe beieinander liegen. Da wäre es kein Wunder, wenn einzelne der Unversöhnlichsten es auf ihn und seine Familie abgesehen hätten. Du begreifst, was von diesen Registern und Notizen für manche hochgestellte Persönlichkeiten in den Südstaaten abhängen kann und dass da mancher nicht ruhig schläft, ehe die Papiere wieder herbeigeschafft sind. Demnach enthielte das Blatt, das wir gesehen haben, was zu erwarten stand, irre ich nicht, so hieß es dort, die Kerne werden zugestellt an A, B und C. Das bedeutet so viel wie, die Warnung der Verbindung wurde ihnen zugestellt. Dann folgten Angaben, wonach sich A und B rechtfertigten oder auswanderten. C aber nahm, wie ich fürchte, ein schlimmes Ende. Ich hoffe, Doktor, es wird uns gelingen, den Schleier dieser dunklen Geschichte zu lüften. Einstweilen aber kann der junge Openshaw nichts tun, als was ich ihm riet. Heute ist alles weitere Reden und Handeln überflüssig. Darum reiche mir meine Geige. Wir wollen versuchen, auf eine halbe Stunde das garstige Wetter und das noch garstigere Gebaren unserer Mitmenschen zu vergessen. Der Himmel hatte sich am nächsten Morgen aufgehellt und in gedämpfter Klarheit schien die Sonne durch den grauen Schleier, der gewöhnlich über der Großstadt schwebt. Sherlock Holmes frühstückte bereits, als ich herabkam. »Entschuldige, dass ich nicht gewartet habe«, sagte er, »voraussichtlich bekomme ich heute für den jungen Openshaw tüchtig zu tun.« »Was sind deine ersten Schritte?« »Die hängen vom Ergebnis meiner ersten Erkundigung ab. Vielleicht muss ich doch nach Horsham.« »So fängst du nicht damit an?« »Nein, mein erster Weg ist nach der City. Klingele gefälligst, das Mädchen bringt dir den Kaffee.« Während ich wartete, warf ich einen Blick in die noch ungelesene Zeitung. Er fiel auf einen Bericht, bei dem es mich kalt überlief. »Holmes«, rief ich aus, »du kommst zu spät.« »Was?« sagte er und stellte die Tasse hin. »Ich befürchtete es schon.« »Wie ist's geschehen?« Er sprach gelassen, doch sah ich, dass er tief erschüttert war. Ich hatte den Namen Openshaw gelesen und darüber stand »Tragödie an der Waterloo-Brücke«. »Da ist der Bericht. Gestern Abend zwischen 9 und 10 Uhr vernahm der Schutzmann Cook von der Division H. bei der Waterloo-Brücke stationiert«, einen Hilferuf und einen Fall ins Wasser. Die Nacht war so stürmisch und finster, dass trotz der Hilfe mehrerer Vorübergehenden jegliche Rettung unmöglich blieb. Die Stadtpolizei wurde alarmiert und es gelang, den Körper herauszuziehen. Der Ertrunkene ist ein junger Mann namens John Openshaw, wohnhaft zu Horsham, wie sich aus einem Briefumschlag erwies, den er in seiner Tasche trug. Es ist anzunehmen, dass er zum letzten Zug an die Waterloo Station wollte. Bei seiner Hast und der außerordentlichen Dunkelheit hat er wohl den Weg verfehlt und ist auf einen der schmalen Stege geraten, die den Flussdampfern zur Landung dienen. Der Leichnam trug keine Zeichen der Gewalttat und so war der Verstorbene also offenbar das Opfer eines Unglücksfalles, durch den sich die Behörden veranlasst sehen sollten, ihre Aufmerksamkeit auf den Zustand der Landungsstellen am Fluss zu lenken. Stumm saßen wir beisammen, Holmes war niedergedrückter, als ich ihn je gesehen hatte. »Das verletzt meinen Stolz, Watson«, sagte er endlich. »Es mag ein kleinliches Gefühl sein, aber es verletzt meinen Stolz. Jetzt betrachte ich die Sache als meine persönliche Angelegenheit und erhält mich Gott gesund, so soll mir diese Bande nicht entgehen. Bei mir suchte er Hilfe und ich schickte ihn in den Tod.« Er sprang auf und rannte erregt im Zimmer hin und her. Seine fahlen Wangen waren gerötet und mit nervösem Zucken öffneten und schlossen sich seine langen, schmalen Hände. »Das müssen verschmitzte Teufel sein«, rief er endlich aus. »Wie vermochten sie, ihn dort hinunterzulocken? Der Landungsplatz liegt nicht auf dem direkten Wege nach der Station. Gewiss war die Brücke selbst in solcher Nacht zu belebt für ihr Vorhaben. Aber, Watson, wir wollen sehen, wer von uns den Kürzeren zieht. Ich gehe jetzt aus.« »Auf die Polizei?« »Nein, ich will selbst meine Polizei sein. Die mag die Fliegen fangen, wenn ich das Netz gesponnen habe, vorher nicht.« Den ganzen Tag hatte ich in meinem Beruf zu tun und erst am späten Abend kam ich nach der Bäckerstraße zurück. Sherlock Holmes war noch nicht heimgekehrt. Kurz vor 10 traf er blass und müde ein. Er ging nach dem Buffet, brach ein Stück Brot ab, verschlang es gierig und spülte es mit einem Trunk Wasser hinunter. »Du bist hungrig«, bemerkte ich. »Ach, ganz ausgehungert, ich habe noch gar nicht daran gedacht. Seit dem Frühstück habe ich nichts zu mir genommen.« »Nichts?« »Keinen Bissen. Mir fehlte die Zeit, daran zu denken. Und was hast du erreicht?« »Viel.« »Bist du den Spitzbuben auf der Spur?« »Ich halte die Kerle fest. Lange soll John Openshaw nicht auf Rache warten. Ihr eigenes Teufelszeichen wollen wir ihnen aufdrücken, Watson. Es ist gut ausgedacht.« »Was meinst du?« Er nahm eine Apfelsine aus dem Schrank, brach sie auseinander und drückte die Kerne heraus auf den Tisch. 5 davon steckte er in einen Umschlag. Auf die Innenseite des Verschlusses schrieb er »S.H. für J.O.« Dann siegelte er und adressierte an »Kapitän James Calhoun, Barke Lone Star, Savannah, Georgia.« »Das soll ihn bei der Einfahrt in den Hafen erwarten«, sagte er höhnisch. »Es mag ihm eine schlaflose Nacht bringen und wird ihm ein so sicherer Vorbote seines Geschickes sein, wie sein Brief für Openshaw gewesen ist.« »Wer ist dieser Kapitän Calhoun?« »Der Anführer der Rotte. Die anderen kriege ich nachher. Erst muss er dran.« »Wie kamst du ihm auf die Spur?« Holmes zog einen großen Bogen aus der Tasche, der mit Namen und Daten bedeckt war. »Den ganzen Tag durchsuchte ich Akten und Register des Lloyd und folgte dem Kurs aller Schiffe, die im Januar und Februar 1883 Pondicherry berührten. 36 Schiffe guter Löschung liefen während dieser Monate dort ein. Unter diesen fesselte eines, der Lone Star, sofort meine Aufmerksamkeit. Nach dem Bericht wäre es nämlich von London ausgelaufen, während es in Wirklichkeit von einem amerikanischen Staate kommt. Wahrscheinlich aus Texas. Ich bin dessen nicht sicher, so viel aber steht fest, dass das Schiff amerikanischer Herkunft sein muss. Was weiter? Ich forschte dann in den Berichten von Dundee nach und als ich fand, dass der Lone Star im Januar 1885 dort lag, wurde mein Verdacht zur Gewissheit. Ich erkundigte mich nach den Schiffen, die jetzt im Hafen von London sind. Der Lone Star war vorige Woche hier angekommen. Ich ging nach dem Albert Dock und erfuhr, das Schiff sei mit der Morgenflut ausgelaufen und auf dem Heimweg nach Savannah begriffen. Ich telegrafierte nach Gravesend. Es war bereits vorübergesegelt, der Wind weht von Ost, also muss es unbedingt über die Sandbank von Godwin hinaus sein und nicht weit von der Insel White. Und nun? Nun halte ich ihn unter dem Daumen. Nur er und 2 Matrosen an Bord sind geborene Amerikaner, die übrigen sind Deutsche und Finnländer. Auch erfuhr ich, dass sie vorige Nacht alle 3 nicht auf dem Schiff waren. Der Stauer, der die Ladung löschte, hat es mir gesagt. Bei Einfahrt des Schiffes in Savannah wird der Postdampfer bereits diesen Brief abgeliefert haben und die Polizei von Savannah hat durch das Kabel schon erfahren, dass auf die 3 Herren von hier aus eines Mordes wegen gefahndet wird. Wie schlau der Mensch aber auch seine Pläne ersinnen mag, sie werden doch oft vereitelt. John Openshaws Mörder sollten nie und nimmer die 5 Kerne erhalten, die ihnen bewiesen hätten, dass ein anderer, der nicht minder verschmitzt und entschlossen war, wie sie selbst, ihnen auf die Spur gekommen war. Die Äquinoktialstürme waren in diesem Jahr besonders heftig und unheilvoll. Vergebens warteten wir lange Zeit auf Nachrichten über den Lone Star aus Savannah. Endlich hörten wir, dass irgendwo weit draußen im Atlantischen Ozean ein zerbrochener Hintersteven mit den Buchstaben L.S. gezeichnet, den die Wogen umhertrieben, aufgefunden wurde. Das ist alles, was je vom Schicksal des Lone Star zu uns gedrungen ist. Ende von Abschnitt 2.